Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Markus Meyer stellte uns Lady Gaga vor, den Popstar unserer Zeit. Um den Pop, seine Geschichte, seine Gegenwart und seine Zukunft geht es heute in Radiowissen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Peter Weyer gesprochen. Er ist sozusagen Pop-Theoretiker und Pop-Praktiker. Einerseits unterrichtet er als Professor an den Musikhochschulen in Hamburg und Hannover Popular Music, also Popmusik. Andererseits ist er seit Jahrzehnten im Musikgeschäft aktiv, vor allem als Studiogitarrist und Produzent. Grüß Gott, Herr Weyer. Ja, ich grüße Sie aus Hamburg. Sie haben ja mit unzähligen Popstars zusammengearbeitet, von DJ Bobo über Falco bis Rio Reiser, zuletzt auch mit Lena Meyer-Landrut recht erfolgreich. Das muss doch heißen, Sie wissen die Formel, wie man einen Hit landet und Popstar wird. Nein, die Formel kenne ich nicht und die gibt es auch nicht. Das ist das Lustige, wenn es die gäbe, würden die Plattenfirmen ja nur noch versuchen, nach dieser Formel zu produzieren und dann hätte man das gleiche Problem. Am Ende hätte man eine Riesenkonkurrenz und auch dann würde das Publikum wieder wählen, was ihm dann letztendlich gefällt. Man kann ja eigentlich ganz schön sehen an diesen Castingshows, wo ja versucht wird, den Leuten, die eine unglaubliche Medienpräsenz erhalten, durch wochenlanges Beballern des Publikums mit ihren persönlichen Stories und so weiter, so eine Medienpräsenz hatten die früheren Popstars ja alle nicht. Trotzdem werden die meisten von denen auf lange Sicht nichts, weil das Publikum eben doch noch feinere Antennen hat und andere Kriterien. Also das lässt sich nicht berechnen. Wenn es aber keine Formel dafür gibt, wie man einen Hit landet oder Popstar wird, was erzählen Sie dann Ihren Studenten? Sie haben ja jetzt den 31. Absolventenjahrgang schon in Ihrem sogenannten Popkurs an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg verabschiedet. Was sagen Sie den jungen Leuten, die ja selbst Popstar werden wollen oder zumindest Hitproduzenten? Ja, wir können den Studenten keine Formel geben. Wir können sie nur ermutigen und die Bedingungen schaffen, dass sie in der Art kreativ werden, wie die berühmten Beispiele der Popgeschichte auch kreativ geworden sind. Diese Bedingungen versuchen wir herzustellen und versuchen da auch einen gewissen Druck, kreativen Druck zu erzeugen, weil am Ende dieses dreiwöchigen Kurses findet ein Konzert statt und das Verrückte ist, dass diese 50 Teilnehmer am Ende dieser drei Wochen uns über 100 Titel vorspielen. Das ist seit Jahren eine große Regelmäßigkeit. Das heißt, sie werden extrem kreativ und das mit neuen Leuten, die sie inspirieren, die auch alle ungefähr entweder aus gleichen Szenen kommen, sich also gut verstehen, oder auch aus anderen Szenen kommen und sich daher kreativ befruchten, also etwas Unerwartetes hineinbringen. Und es sind ja viele erfolgreiche Beispiele dadurch entstanden. Zum Beispiel die Band Selig hat sich auf die Art und Weise bei uns getroffen. Wir sind Helden, Revolverheld, jetzt als letztes die Band Boy mit ihrem Produzenten. Das scheint also zu klappen, aber eine Formel gibt es nicht. Sie haben mal gesagt, ein Popstar muss vor allem authentisch sein. Wie passt das dann zu so einem Phänomen wie Lady Gaga? Da scheint ja alles Konzept zu sein. Was ist daran noch authentisch? Ich habe bestimmt nicht gesagt, muss vor allem authentisch sein. Aber eine gewisse Authentizität bei einer gewissen Szenemusik ist wichtig. Wenn ich jetzt Reggae mache oder ich mache Metal, dann muss ich nicht nur die Musik machen können, sondern ich muss auch die anderen Erwartungshaltungen meiner Hörer, also meines Zielpublikums bedienen. Die wollen eine bestimmte Optik, die wollen ein bestimmtes Verhaltensrepertoire, bestimmte Mimik, Gestik auf der Bühne, bestimmte Texte. Das gehört ja alles zusammen. Und besonders dann klappt das immer, wenn jemand das erhöht, weil er es durchbricht. Und ich glaube, das macht auch Lady Gaga. Da kann man natürlich von einer Authentizität nicht sprechen, dass sie nun zu einer Szene X passt. Aber sie ist zumindest in einem authentisch, in einem Genre, was sie neu erfunden hat oder sie hat das beschleunigt, was Madonna gemacht hat, nämlich eine extreme und immer wieder ganz schnell in Szene gesetzte Wandelbarkeit. Man muss mal in Google Lady Gaga eingeben und dann einfach auf Bilder gehen. Was man da an einer Bilderflut kriegt und keine zwei Bilder gleichen sich da. Ich weiß nicht, ob das jemand da lektoriert oder wie die das machen. Auf alle Fälle wird einem sofort klar, was die inszeniert. Sie ist auf dieser optischen Ebene extrem kreativ. Die Musik scheint aber im Gegensatz dazu ja nicht so die große Rolle zu spielen. Oder gibt es da auch so große Innovationen bei Lady Gaga? Eigentlich hat man das Gefühl, es ist eher ein optisches Konzept. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also wenn ich das jetzt ganz nüchtern analysiere, dann hat sie musikalisch für mein dafür halten, nichts Neues hinzugebracht. Sie vermischt aber radikal, das hat so auch noch keiner gemacht, und eigentlich fast schamlos alle möglichen Stile. Und sie hat eben wahrscheinlich erkannt, dass das hier ihre Chance ist, weil sie wahrscheinlich gemerkt hat, dass sie den Mut hat, sich so schrill darzustellen. Den haben ja die meisten gar nicht. Und die Wandelbarkeit, dieser extreme Wandel ist ihr Stil. Und in dem scheint sie zumindest in ihrer Person eine gewisse Authentizität zu haben. Noch eine Frage zum Abschluss unseres ersten Teils mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie definieren Sie eigentlich Popmusik genau? Heißt es Hauptsache populär oder ist es auch ein bestimmtes Genre? Grundsätzlich wäre es so definiert, dass es eine Kurzform von Popular Music ist. Und das ist eigentlich alles, was populär ist. Aber Sie haben schon recht, es wird eigentlich benutzt, um Genre abzugrenzen. Zum Beispiel würde man deutschen Schlager gemeinhin nicht als Popmusik bezeichnen, obwohl es eine sehr populäre Musik ist. Die Schlagersänger wollen gerne meistens, dass man sie auch als Popmusiker anerkennt, weil sie das so ein bisschen schicker finden, während die Rockmusiker, die man auch streng genommen als Popmusik bezeichnen müsste, weil es auch sehr populär ist, wie Metallica ist eine sehr populäre Band, wollen nicht so gerne als Popmusik bezeichnet werden. Also die einen grenzen sich ab, die anderen wollen gerne dazugehören, werden aber nicht gelassen. Und so im Stilgenre würde man sagen, ABBA ist Pop, Madonna ist Pop, Lady Gaga ist Pop, Beyoncé und so weiter. Das ist aber verschwommen. Die Grenzen werden individuell verschoben, aber so, es gibt so eine Einigung. Alle würden wahrscheinlich sagen, dass ABBA Pop ist. Vielen Dank bis hierhin an Peter Weihe, Gitarrist, Produzent und Pop-Professor. Wir sprechen gleich noch weiter über die Frage, wie sich die Produktionsbedingungen für Popmusik in den vergangenen Jahren verändert haben. Vorher aber werfen wir noch einen Blick auf die Geschichte der Popmusik, genauer auf die Geschichte der immer noch erfolgreichsten Popgruppe der Welt, nach der Musik. All You Need Is Love. Markus Vanhoefer erzählte uns die Story der Beatles, der erfolgreichsten Popband der Welt. Pop, das ist unser Thema heute bei Radiowissen und unser Gast ist der Musiker und Musikprofessor Peter Weihe. Herr Weihe, waren die Beatles die erste Popband? Was den Riesenmassenerfolg einer auf gleiche Optik getrimmte Band anbelangt, sicherlich ja. Aber es wurde vorher auch schon Musik als Popmusik bezeichnet. Frank Sinatra zum Beispiel wurde als Popmusik bezeichnet. Auch Elvis wurde als Popmusik bezeichnet. In dem Sinne von Popular Music. Aber es war natürlich der Rock'n'Roll bei Elvis. Und die Beatles waren die ersten, die sich richtig uniform gestylt haben. Aber ein uniformer Gegenentwurf zu dem, was 15 Jahre vorher noch die anderen englischen Jungs, nämlich im Kampf gegen die Deutschen, tragen mussten. Und das war ja ein echter Gegenentwurf, auch von der Haltung, auch die Weichheit von Männern so darzustellen. Das hatte im Verhältnis dazu ja was Androgynes. Also sie waren im Grunde genommen die erste richtig global durchgestylte Popband. Die erste Beatles-Veröffentlichung, Love Me Do, erschien als Single, übrigens mit dem weniger bekannten Lied P.S. I Love You auf der B-Seite. Die meisten Teenager von heute wissen vermutlich nicht einmal mehr, was die Wörter Single und B-Seite überhaupt bedeuten. Herr Weihe, Sie sind ja selbst auch schon fast 40 Jahre im Musikgeschäft. Kann man die Musikwelt von damals noch mit der von heute vergleichen? In technischer Hinsicht und der dadurch bedingten verschiedenen Produktionsweisen kann man es überhaupt nicht mehr vergleichen. Das hat miteinander nichts zu tun. Ich habe tatsächlich noch vom Röhrenmischpult über die 4- und 8-Spur-Bandmaschine, über die 24-Spur-Bandmaschine, 32, 48 Spur bis hin jetzt zur Computertechnik alles erlebt und alle Produktionsarten mitgemacht. Und was da passiert, kann man nicht mehr vergleichen. Aber, das stellen wir auch immer am Popkurs fest, als wir damit anfingen, gab es die CD noch nicht einmal. Es gab kein Viva, kein MTV. Jetzt ist Viva und MTV nicht mehr wichtig für die Popmusik. Eine Zeit lang musste man dort durch, sonst konnte man nicht erfolgreich werden. Aber die Art, wie Menschen sich zusammensetzen, Musik zusammen erfinden, egal mit welchem Werkzeug, ist eigentlich noch immer ziemlich ähnlich. Es wird auf ähnliche Art komponiert, getextet. Nur wie das Ganze umgesetzt wird, teilweise wird eben auch am Computer komponiert. Trotzdem sitzen ja da ein oder zwei Leute und finden es gut oder nicht. Ändern es oder ändern es nicht. Machen in die eine oder andere Richtung weiter. Das heißt, der Mensch ist immer noch der, der es macht. Wie er das macht und wie die Technik sein Tun beeinflusst, hat sich radikal geändert. Was hat sich musikalisch geändert? Weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, die Popwelt dreht sich eigentlich nur noch um sich selbst und erfindet mal wieder das neu, was es alles eigentlich schon mal gab, im Gegensatz zu früher, wo es wirklich sowas wie die Beatles vorher noch nie gab. Ja, man muss kann ja ruhig erwähnen, dass die Beatles große Rock'n'Roll-Fans waren oder auf ihre ersten, ja, und das ist schon mal ein typisches Beispiel für eine Machart damals, ihre ersten Platte, die sie an einem Tag von morgens bis abends, nachts durchgespielt haben, gibt es so den berühmten Titel Twist and Shout, da kann John Lennon kaum noch mehr sprechen, aber er schreit noch. Und das klingt wirklich sehr intensiv. Das wurde an einem Tag gespielt. Und heute wird stundenlang gefummelt. Und weil die Studios damals zwangsindividuell waren, sage ich mal, jeder Raum klang anders, jedes Instrument klang anders, jede Mikrofonpositionierung klang anders, klang auch jede Platte anders. Heute ist es so, dass diese Sounds auf Sample-CDs abrufbar sind. Das heißt, wenn jemand nur aus Samples, also aus kleinen Versatzstücken von Klängen, eine CD herstellt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ein anderer auf der Welt, wenn er die auch kennt, das Urmaterial, diese Sample-Libraries, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er das auch herstellen kann. Und das führt in gewissen Genres zu einer Uniformität. Das war früher gar nicht möglich. Aber es gibt ganz viele verschiedene Genres von alternativer Musik. Das kann man gar nicht mehr alles erfassen. Von ganz leisen, akustischen, ganz feinen Klängen, ganz traurigen, ganz schwermütigen, poetischen Texten bis zum bestialischen Lärm runter gestimmter Gitarren in bestimmten Metal-Genres mit krummen Takten. Also es gibt absolute Extreme und der Pop bedient sich immer dieser Elemente. Das hat er aber immer schon gemacht. Die Gefahr ist bloß im Moment, dass durchschnittlich talentierte Leute auch das nachmachen können, was gerade ein Hit war, weil sie Zugriff auf dasselbe Basismaterial haben. Und das wird auch getan. Auch heute träumen ja noch Tausende, wenn nicht Millionen von jungen Leuten davon, Popstar zu werden. Sie kennen das Geschäft. Sie bringen als Musikprofessor ihren Studenten bei, wie sie es vielleicht schaffen könnten. Ist Popstar tatsächlich immer noch ein Traumjob? Das hängt sehr stark von der Persönlichkeit ab. Man wird mit Dingen konfrontiert, die viele auch für psychische Probleme stellen, vor Identitätsprobleme. Spätestens, wenn man gestalkt wird und nicht mehr vor die Tür gehen kann, oder wenn es diese Dimension erreicht, hat das Leben sich radikal geändert, was man bis dahin kannte. Auch eine beginnende Karriere, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig lange geht oder intensiv ist, kann natürlich mit vielen Interviews von Stadt zu Stadt, hier morgens noch im Frühstücksfernsehen, abends Auftritt und so weiter, so sein, dass manch sensibles Gemüt das rein körperlich nicht verkraftet. Kreativ gesehen ist es ein Traumberuf, wenn man sich ausleben kann, wenn man das Glück hat, die Musik machen zu dürfen, wie die Beatles das konnten zum Beispiel, die man selber liebt. Wenn man die machen muss, die man nicht liebt, siehe Roy Black, kann das auch tragisch enden. Und ökonomisch gesehen ist es ein sehr hohes Risiko. Man muss viele Jahre investieren und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen trifft, ist nicht ganz so gering wie beim Lotto, aber es hat schon einen gewissen Lotto-Faktor. 5 Jahrzehnte Popmusik vom Erscheinen der ersten Beatles-Singles 1962 bis zu Lady Gaga heute. Das war unser Thema in Radiowissen. Vielen Dank an unseren Studiogast Peter Weihe. Ja, ich danke Ihnen. Seit fast 40 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft als Produzent und Musiker und seit über 30 Jahren schon Popprofessor. Danke auch Ihnen fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams von Radiowissen. Im Studio verabschiedet sich Thies Maasen und wir werfen jetzt noch einen Blick in die Vergangenheit.